Surat al-Hujurat, die Gemächer, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih, wattaqullah, inna Allaha sami'un alim. O die ihr glaubt, kommt nicht Allah und seinem Gesandten zuvor und fürchtet Allah. Gewiss, Allah ist allhörend und allwissend. Also kommt dem Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, Allah und seinem Gesandten, mit euren Worten und das heißt auch mit euren Meinungen, mit euren Gedanken, mit euren Urteilen und alles, was dazu gehört, nicht zuvor, sondern wartet ab, bis Allah durch seinen Gesandten seinen Willen verkündet hat. Das heißt, wir haben uns dem Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, was unsere Urteile oder unsere Entschlüsse angeht, unsere Worte angeht, unterzuordnen. Denn er, sallallahu alaihi wasallam, bekommt sein Wissen von Allah. Und da ist wieder das Thema von dieser Neigung zu folgen. Meine Wünsche, meine Gedanken, ich finde das so und so, ich verstehe das nicht. Das ist alles schön und gut. Aber sobald der Entschluss des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, klar gemacht wurde, ist alles andere darunter zu ordnen. Und das gehört zum Glauben. O die ihr glaubt, erhebt nicht eure Stimmen über die Stimme des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und sprecht nicht so laut zu ihm, wie ihr laut zueinander sprecht, auf dass nicht eure Werke hinfällig werden, ohne dass ihr merkt. Hier wird uns also Adab und Ihtiram beigebracht, Ehrerbietung und das richtige Benehmen dem Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, gegenüber. Zu seinen Lebzeiten war das seiner Person gegenüber, und für uns gilt das auch, mehr oder weniger, was er uns hinterlassen hat, diesem gegenüber, das heißt seinen Hadithen und das Wissen, das er uns hinterlassen hat, auch mit einem gebührenden Respekt und Ehrerbietung diesem zu begegnen. Ja, wo ein Hadith gelesen wird zum Beispiel, soll man auch nicht herumlärmen und sprechen und das wie ein Witzwort tragen oder sich darüber sogar lustig machen. Nein, weil Allah warnt uns hier ganz deutlich, nicht, dass eure Werke hinfällig werden. So gefährlich kann eine Tat sein, dass sie alles andere verschwendet. Sprecht nicht so zu ihm, sallallahu alaihi wasallam, wie ihr untereinander sprecht, sondern sprecht mit gedämpfter Stimme, mit Ehrerbietung. Manche Taten verschwenden andere. Deswegen Allah fürchtend das Leben verbringen, besonders wenn es um Koran und die Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, geht, dann nicht so zitieren wie irgendeinen Text, und an irgendeinen unangemessenen Ort, ohne zu achten, wo, wer, was, sondern alles muss eine Ordnung haben. Bei den Menschen ist es halt nun mal so, dass von den Menschen hat die größte Stellung in unserem Leben, im Leben eines Gläubigen, der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Es gibt auch noch andere Aufteilungen. Die größte Stellung im persönlichen Leben haben deine Älteren, und darunter die Eltern, sind auf der absoluten Spitze von den Menschen, die am meisten Recht haben, von dir gutes Benehmen zu erfahren. Genauso alle Älteren. Der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, sagt auch, dass derjenige gehört nicht zu uns, der unsere Älteren nicht würdigt, also mit Ehrerbietung begegnet, respektiert und unseren Jüngeren nicht Barmherzigkeit entgegenbringt. Und dieses Benehmen ist die Devise, ist das Charakteristikum unserer Religion. Dieser Umgang, diese Ehrerbietung, diese Adab, diese Benimmregeln, diese Manieren. Und das muss, da wo Glauben ist, müssen diese Dinge auch geachtet werden. Gewiss, diejenigen, die ihre Stimme bei Allahs Gesandten mäßigen, das sind diejenigen, deren Herzen Allah auf die Gottesfurcht geprüft hat. Für sie wird es Vergebung und großartigen Lohn geben. Gewiss, diejenigen, die dich hinter den Wänden der Gemächer herrufen, die meisten von ihnen haben keinen Verstand. Von weitem rufen, das zeigt Mangel an Verständnis, Mangel an Benehmen. Der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, war eine Person, die in der Mitte der Gesellschaft stand, viele Verantwortungen hatte und somit auch Recht darauf haben sollte und brauchte, auch mal auf Privatsphäre und sich auch mal zurückziehen zu dürfen und sich ausruhen zu dürfen. Wenn die Beduinen aber von außerhalb der Stadt kamen, und die waren bekannt dafür, dass ihr Benehmen nicht so ausgereift war, vielleicht ein wenig gröber war in manchen Dingen, und sie pflegten dann zu kommen und ohne auf die Zeit zu achten, ohne auf die Umstände zu achten, standen sie dann vor den Gemächern des Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, und riefen mit lauter Stimme, O Muhammad, O Khuruj, komm raus zu uns, wir haben jetzt etwas mit dir zu besprechen. Und so setzten sie natürlich ein schlechtes Beispiel und mussten dementsprechend erzogen werden, damit die Grenzen gewahrt bleiben können. Ja, das ist wie das älteste Kind im Haus, und man hat jüngere Geschwister noch, dann achtet man ganz besonders darauf, dass das älteste Kind ein gutes Beispiel mit gutem Beispiel vorangeht, weil die anderen dann es leichter haben werden, diesem zu folgen, dementsprechend auch leichter ihnen fällt, dem schlechten Beispiel zu folgen, und deswegen muss man das direkt erziehen. Wenn sie sich gedulden würden, bis du zu ihnen herauskommst, wäre es wahrlich besser für sie, und Allah ist allvergebend und barmherzig. Oder ihr glaubt, wenn ein Frevler zu euch mit einer Kunde kommt, dann schafft Klarheit. Also vergewissert euch, dass das wirklich so ist, wie euch berichtet wurde, damit ihr nicht einige Leute in Unwissenheit mit einer Anschuldigung trefft und dann über das, was ihr getan habt, Reue empfinden werdet. Also Gerüchten folgen, Gerüchte weiterverbreiten, als Wahrheiten weitergeben, obwohl sie nicht verifiziert worden sind, das soll alles vermieden werden im Islam. Und wisst, dass Allahs Gesandter unter euch ist. Wenn er euch in vielen Angelegenheiten gehorchte, würdet ihr wahrlich in Bedrängnis kommen. Aber Allah hat euch den Glauben lieb gemacht und in euren Herzen ausgeschmückt. Und er hat euch den Unglauben, den Frevel und den Ungehorsam verabscheuen lassen. Das sind diejenigen, die besonnen handeln. Allah möge uns zu denen gehören lassen, die besonnen handeln. Allahumma ja'alna minar rashidin. Ja, hier steht ja, ulaika humur rashidun, und diese rashidun, das sind ja die, die diese ganzen Eigenschaften haben. Der Glaube ist ihnen lieb gemacht, die Herzen sind mit dem Glauben ausgeschmückt, der Unglaube, Frevel und Ungehorsam ist ihnen etwas Verabscheuungswürdiges. Wir möchten auch so sein, deswegen bitten wir Allah, Allahumma ja'alna minar rashidin, Allah lass uns auch zu diesen gehören, die besonnen handeln. Dies als Huld und Gunst von Allah, und Allah ist allwissend und allweise. Wir bitten Allah um seine Huld und seine Gunst. Denn das bedeutet dann, dass man zu denen gehört, die Allah eben in dieser Aya noch gelobt hat. Und wenn zwei Gruppen von den Gläubigen miteinander kämpfen, so stiftet Frieden zwischen ihnen. Das kann also auch mal passieren, dass zwei Gruppen da sind, beide gläubig, aber trotzdem eine Auseinandersetzung zustande kommt und sie miteinander kämpfen. Was ist die Aufgabe der Umstehenden, die damit das bezeugen und das miterleben? So stiftet Frieden zwischen ihnen. Wenn die eine von ihnen gegen die andere widerrechtlich vorgeht, dann kämpft gegen diejenige, die widerrechtlich vorgeht. Ja, das in dem Sinne, dass man den Unrechthandelnden von seinem Unrecht abhalten soll. Und wenn nötig, muss man das manchmal auch mit einer Kampfhandlung, muss man da vorgehen, bis sie zu Allahs Befehl zurückkehrt. Wenn sie zurückkehrt, dann stiftet Frieden zwischen ihnen nach Gerechtigkeit und handelt dabei gerecht. Gerechtigkeit ist das oberste Gebot eines Gläubigen. Allah liebt ja die Gerechten. Und zwar in allen großen und kleinen Angelegenheiten ist die Gerechtigkeit wirklich der rote Faden im Leben des Gläubigen. Wenn wir sagen, der Gläubige hat Taqwa in seinem Herzen und übt Geduld und übt Dankbarkeit aus, dann sagen wir genauso, der Gläubige ist ja der gerechte Mensch oder er versucht sein Bestes, Gerechtigkeit zu leben und zu etablieren. Die Gläubigen sind doch Brüder. So stiftet Frieden zwischen euren beiden Brüdern und fürchtet Allah, auf dass ihr Erbarmen finden möget. Die Gläubigen sind Teil voneinander, eine ganz besondere Beziehung, die hier beschrieben wird, Brüder, also gleich, sie haben unglaublich viel gemeinsam und wirklich, das lässt keinen Platz mehr für irgendeine Art von Diskriminierung, ob sei es wegen der Hautfarbe, wegen der Herkunft, wegen der sozialen Schicht, aus der man kommt, irgendwie Leute einzuteilen und dann wegen ihrer Einteilung sie zu verachten, all dies hat keine Basis, denn Gläubige sind einander Brüder. Alle Kennzeichen, die es darüber hinaus noch gibt, was Sprache oder Hautfarbe oder Herkunftsländer angeht, dann sind diese nur da, damit man einander kennenlernen kann. Ja, ob Ost, West, Sprache, Farbe, keiner ist höher oder niedriger wegen irgendeinem dieser Dinge. Ja, das wir gleich noch lesen werden, der Geehrteste von euch ist bei Allah der, der am meisten Gottesfurcht hat. Deswegen jemanden schätzen, erstmal weil er ein Mensch ist, Bani Adam ist eine große Familie und darunter dann sind die sich besonders nah, die verwandt sind und dann sind sich die auch besonders nah, die Gläubige sind. Die Gläubigen sind einander Brüder. Ja, wie wir in Surah Al-Ahzab haben wir gelesen, die Verwandtschaftsbande sind einander näher und jetzt lesen wir, die Gläubigen sind einander Brüder. Ja, und das ist ja oft so, wir neigen automatisch zu dem, was uns näher ist, mit dem wir mehr gemeinsam haben und Allah lehrt uns hier, das schaut doch auf diese große Gemeinsamkeit und formt eure Herzen so, dass ihr das lieb habt. Um Allahs Willen. Allah will, dass ihr eure Brüder im Iman, Brüder im Glauben und Schwestern im Glauben natürlich liebt. Dann soll man sein Herz auch dazu bringen und versuchen, dieses auch zu lieben, was Allah von einem fordert, dass man es liebt. Dass man es achtet, dass man es respektiert. Ja, wie es in einem Sahih-Hadith heißt, dass man a'ta lillah wa mana'a lillah, derjenige, der für Allah gibt, für Allah zurückhält, liebt für Allah und verabscheut für Allah, der hat wahrlich seinen Iman vervollkommnet. Weil der hat nämlich Allahs Gebot und Allahs Befehl über alles andere gestellt und das ist eine Art von Vervollkommnung seines Imans. Und wenn es also zwischen Brüdern, und das ist auch manchmal ganz natürlich, auch zwischen Blutsbrüdern kann es mal zu Streit geben. Wir würden heute sogar vielleicht sagen, gerade unter diesen gibt es besonders viel Streit, weil sie öfter zusammen sind. Wenn es unter diesen Brüdern, Glaubensbrüdern, also auch Streit bis hin zu Kampf gibt, dann soll man schlichten. Man soll nicht sagen, das ist deren Sache und das ist mir doch egal, ich habe selber genug Probleme. Nein, wenn man kann, dann soll man schlichten. Denn das ist wie ein Feuer. Wenn man es lässt, breitet es sich aus. Und fürchtet Allah, auf dass ihr Erbarmen finden möget, oder ihr glaubt, die einen sollen nicht über die anderen spotten. Vielleicht sind eben diese besser als sie. Auch sollen nicht Frauen über andere Frauen spotten. Vielleicht sind eben diese besser als sie. Und beleidigt euch nicht gegenseitig durch Gesten und bewerft euch nicht gegenseitig mit hässlichen Beinamen. Wie schlimm ist die Bezeichnung Frevel nach der Bezeichnung Glaube? Und wenn nicht bereut, das sind die Ungerechten. Also wie schlimm ist der Name Frevler nach dem Namen Gläubiger? Das ist damit gemeint. Und wir sehen hier allein in dieser einzigen Aya, was für eine schöne Persönlichkeit erzogen wird, wenn man sich daran denn halten würde. Keine Gruppe soll über eine andere Gruppe spotten. Ja, die aus dem Land, die essen ja das und das und die aus dem Land, die haben ja so eine witzige Sprache und die, die benehmen sich ja so und so und hast du schon die Kleider gesehen von denen und denen und wir sind ja mit anderen Worten so viel besser und so viel zivilisierter. Allah sagt, mach das nicht. Vielleicht sind gerade die, die ihr verachtet, weil man spottet nur über den, den man Verachtung gegenbringt. Ja, das schafft man niemals mit jemandem, dem man Ehrerbietung oder wenigstens Respekt entgegenbringt. Spott passiert da, wo Verachtung vorhanden ist. Und das gehört nicht zum Charakter eines Gläubigen, dass er über die Gesten, über die Kultur, über die Sprache, über die Eigenheiten irgendeines Menschen oder einer Gruppe oder eines Volkes spottet, sich darüber lustig macht. Das ist nicht die Kultur der Gläubigen. Das ist einfach nicht deren Art und Weise. Zum Glauben gehört, dass man Respekt hat, dass man über das spricht, was einen was angeht, dass man das lässt, worüber man nichts weiß, worüber man keine Kenntnis hat, nicht zu seinen Vorurteilen sich einen Spaß draus macht, wegen den Vorurteilen über andere, auf andere herabzuschauen. Ja, all das darf ein Gläubiger nicht tun. Genauso soll man nicht Sticheleien, Schimpfnamen, Beleidigungen, Nachäffen. All das hat Allah den Gläubigen verboten. O, die ihr glaubt, meidet viel von den Mutmaßungen. Gewiss, manche Mutmaßung ist Sünde. Schaut mal, wo passiert die Mutmaßung denn? Die passiert ja eigentlich nur im Kopf. Ja, man denkt, jemand kommt rein und man denkt direkt eine schlechte Meinung von dem und der war bestimmt gerade da und da und schau mal, die redet mit der, die reden gerade bestimmt über mich und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die und die betet oder was auch immer man über andere Menschen denkt. Folgt nicht diesen Mutmaßungen, die auf nichts basieren. Die auf nichts basieren, die schlechte Gedanken sind über jemand anderen, die eine Vermutung sind, denn wahrlich diese Mutmaßung, die nur im Kopf passiert, die ist dann schon Sünde. Das heißt, es kann auch Sünden geben, die wir gar nicht aussprechen oder nicht ausleben, die nur im Kopf passieren. Ja, und leider ist es aber oft so, dass wenn man diese Mutmaßungen zulässt und sie gedeihen lässt und wachsen lässt, was passiert dann? Sie wirken sich nach außen auf. Was macht man nämlich? Und sucht nicht andere auszukundschaften. Man spioniert dann andere aus. Erstmal hat man eine schlechte Vermutung, eine Mutmaßung über jemanden und dann will man diese natürlich bestätigt sehen. Und was macht man? Man schnüffelt demjenigen hinterher. Man schaut in das, was er so aufschreibt, man guckt so, was er zu Hause hat, man fragt andere aus, wo war der an dem und dem Tag? Versucht nicht, andere auszukundschaften und führt nicht üble Nachrede übereinander. Und das ist dann das Nächste, was man tut. Wenn man dann Bestätigung gefunden hat oder auch nicht gefunden hat, dann versucht man natürlich, Komplizen zu finden für seine eigenen schlechten Gedanken und teilt sie mit anderen. Meinst du nicht auch, dass der und der so und so ist? Findest du nicht auch, dass die und die an dem Tag so und so gesprochen hat und versucht, sich dadurch selber zu bestätigen? Macht das nicht übereinander, führt nicht üble Nachrede. Möchte denn einer von euch gern das Fleisch seines Bruders, wenn er tot sei, essen? Die üble Nachrede vergleicht Allah mit dem Fleisch der Leiche deines Bruders zu verzehren. Es wäre euch doch zuwider. Also wenn euch das zuwider ist, dann warum ist euch nicht zuwider, über jemanden zu sprechen, wenn er nicht da ist, indem ihr etwas über ihn sagt, was er nicht hören würde, was er nicht gerne hören würde? Fürchtet Allah, gewiss, Allah ist Reue annehmend und barmherzig. Also Gottesfurcht gebietet, dass man sich von all diesem fernhält. Und schaut mal, das sind alles Rechte der Menschen, die Allah hier erwähnt. Hier ist nirgendwo Allahs Recht. Trotzdem sagt Allah, fürchtet Allah, weil Allah verlangt von euch, dass ihr den Menschen auf eine ordentliche Art und Weise begegnet. Und das zeigt uns auch, dass der Muttaqi, der gottesfürchtige Mensch, kein Interesse daran hat, sich mit den Angelegenheiten, mit den Problemen, mit den Schwächen anderer Menschen zu beschäftigen. Darüber ist er hinaus, darüber hat er sich erhoben und seine Interessen gelten etwas anderem, nämlich der Zufriedenheit Allahs und nicht den Kleinheiten und Schwächen und Problemen der Schöpfung, vor allem, wenn sie ihn selber überhaupt nichts angehen. O ihr Menschen, wir haben euch ja von einem männlichen und einem weiblichen Wesen erschaffen und wir haben euch zu Völkern und Stämmen gemacht, damit ihr einander kennenlernt. Also diese Verschiedenartigkeiten sind nicht zum Verachten voneinander, sondern damit ihr einander kennenlernt. Gewiss, der Geehrteste von euch bei Allah ist der Gottesfürchtigste von euch. Gewiss, Allah ist allwissend und allkundig. Das ist also ein weiterer Nutzen von Taqwa, geehrt sein, und zwar bei Allah geehrt sein. Aber Allah gibt die Früchte von Taqwa und diesem Geehrtsein auch schon in dieser Welt, denn derjenige, der gottesfürchtig ist, und stellt euch jetzt mal vor, nur allein die Dinge lässt, die hier in dieser Sura verboten sind, dann werden die anderen Menschen ihn nicht mögen? Werdet ihr nicht zu solch einem Menschen neigen, von dem ihr sicher sein könnt? Er wird nie über euch schlecht reden, er spioniert euch nicht hinterher, er wird keine schlechten Vermutungen über euch haben, er wird immer versuchen, eine Entschuldigung für euch zu finden. Er liebt den Glauben, der Glaube ist in seinem Herzen ausgeschmückt. Das ist sein größtes Ziel, Allah, bei Allah ein geehrter Diener zu sein. So ein Mensch mag doch jeder. Ja, also der Geehrteste von euch bei Allah, aber auch schon in dieser Welt, ist derjenige, der am meisten Gottesfurcht besitzt. Derjenige, der übel lässt, der ist den anderen Menschen auch lieb. Der ist verlässlich, ehrlich, demütig, dankbar. Alles Eigenschaften, die wir gerne um uns herum und in uns selber sehen würden. Die Wüstenaraber sagen, wir glauben. Sag, ihr glaubt nicht wirklich, sondern sagt, wir sind Muslime geworden. Denn der Glaube ist noch nicht in eure Herzen eingezogen. Wenn ihr aber Allah und seinem Gesandten gehorcht, verringert er euch nichts von euren Werken. Gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig. Diese Ayah zeigt uns also auch ganz deutlich, dass der Glaube auch Stufen hat. Er kann geäußert werden, er kann tief im Herzen sein, er kann sehr tief im Herzen sein, er kann dann im Herzen noch gemehrt werden und das hat alles seine eigene Stufe bei Allah. Die wahren Gläubigen sind ja diejenigen, Allah möge uns zu diesen gehören lassen, die an Allah und seinen Gesandten glauben und hierauf nicht zweifeln und sich mit ihrem Besitz und mit ihrer eigenen Person auf Allahs Weg abmühen. Das sind die Wahrhaftigen. Sag, wollt ihr Allah über eure Religion belehren? Wo Allah weiß, was in den Himmel und was auf der Erde ist? Und Allah weiß über alles Bescheid? Deswegen auch immer ganz, ganz vorsichtig sein, was Behauptungen angeht. Was Behauptungen angeht. Deswegen auch diese ganzen Gruppierungen, die irgendeinen Namen haben, der dann signalisieren soll, dass sie ja etwas ganz Bestimmtes sind. All dies sind Behauptungen. All dies sind Behauptungen. Und etwas zu behaupten, ist eine gefährliche Sache. Wollt ihr Allah über eure Religion belehren? Sagt, wir sind Muslime und Allah möge uns zu den Gläubigen gehören lassen. Allah möge uns zu den Wahrhaftigen gehören lassen und wir hoffen von uns selber, dass wir wahrhaftig sind, dass wir gläubig sind. Aber behauptet nicht etwas, wovon Allah besser weiß und mehr Kenntnis hat, was sich in eurem Herzen wirklich befindet. Sie halten es dir als Wohltat vor, dass sie Muslime geworden sind. Sag, haltet mir nicht eure Annahme des Islams als Wohltat vor. Nein, vielmehr hält Allah euch die Wohltat vor, dass er euch zum Glauben geleitet hat, wenn ihr wahrhaftig seid. Derjenige, der weiß, was für eine Gnade es ist, von Allah geleitet zu werden, der wird niemals sagen, ich bete doch so viel. Ja, so nach dem Motto, Allah soll doch ein bisschen froh sein, dass ich so gläubig sein. Guck mal, meine ganze Familie betet nicht. Und ich faste doch und ich trage doch Hijab, ich bin doch so gläubig. Macht keine Vorhaltungen, denn Allah hat euch und uns die Wohltat erwiesen, indem er uns überhaupt zum Glauben geleitet hat. Gewiss, Allah kennt das Verborgene der Himmel und der Erde und Allah sieht wohl, was ihr tut. Sura Qaf, Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. Qaf, bei dem ruhmvollen Quran. Aber nein, sie wundern sich darüber, dass ein Überbringer von Warnungen von ihnen selbst zu ihnen gekommen ist, Da sagen die Ungläubigen, das ist eine verwunderliche Sache, dass also ein Mensch aus ihrer Mitte, den sie seit Jahren schon kannten, seit seiner Kindheit kannten, der unter ihnen gelebt hat, ein Mensch war, also kein Engel, von ihrer Mitte, aus ihrer Mitte ein Mensch war, das war für sie eine verwunderliche Sache. Wenn wir gestorben und zur Erde geworden sind, also heißt, sollen wir dann wirklich wieder auferstehen? Das ist doch eine weit entfernte Rückkehr. Wir wissen bestimmt, was die Erde von ihnen verringert, und bei uns ist ein Buch, das alles bewahrt. Aber nein, sie haben die Wahrheit für Lüge erklärt, als sie zu ihnen gekommen ist, und so befinden sie sich stets in Unbeständigkeit. Also sie haben die Wahrheit erkannt, aber ihr Hochmut hat mehr oder weniger nicht zugelassen, dass sie dies auch äußerten und zugeben konnten. Schauen Sie denn nicht zum Himmel über Ihnen, wie wir ihn aufgebaut und geschmückt haben, und dass er keine Spalten hat? Und die Erde haben wir gedehnt und darauf festgegründete Berge gesetzt, und wir haben auf ihr von jeder entzückenden Pflanzenart wachsen lassen. Zur Einsicht und Ermahnung für jeden reuigen Diener. Schaut mal, wenn ihr nächstes Mal irgendwo spazieren seid und wunderschöne Blumen seht oder vielleicht im Fernsehen mal über irgendeinen Dschungel eine Dokumentation seht und diese allerlei Arten und Farben und verschiedene Ausführungen von Gewächsen und Pflanzen und Blumen, dann denkt immer daran, all dies ist Einsicht und Ermahnung für den reuigen Diener. Und wir lassen vom Himmel gesegnetes Wasser herabkommen, womit wir dann Gärten und Korn, das man erntet, wachsen lassen, und Palmen, hochreichend und mit übereinander gereihten Blütenkolben, als Versorgung für die Diener, und wir machen damit manch totes Land wieder lebendig. So wird auch das Herauskommen erfolgen. Also die Auferstehung, die ihr nicht versteht, die euch so verwundert und ihr sagt, das ist doch eine weit entfernte Rückkehr, habt ihr denn noch nie gesehen, wie der Regen kommt und tote Erde wieder üppig wachsen lässt und zum Leben bringt? Und Allah spricht das vom Himmel kommende Wasser als gesegnetes Wasser, wird hier beschrieben. Es gibt auch eine Überlieferung, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam war einmal mit seinen Gefährten, Anas radiallahu anhu berichtet das, und er sagte, es regnete, und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam öffnete sein Tuch, also was man so über die Schultern wirft, dieses Tuch, womit man sich auch bekleidet, öffnete es, und der Regen fiel üppig auf ihn herab. Und wir fragten, ja Rasulallah, warum hast du das gemacht? Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam antwortete, dieser Regen ist eben gerade von Allah herabgekommen, ist also ein gesegnetes Wasser, ein reines Wasser, ein reinigendes Wasser. Und subhanallah, eigentlich jeder Tropfen ein Wunder von Allah, aber wir haben uns leider schon so dran gewöhnt, dass wir das gar nicht mehr wahrnehmen. Der Lüge bezichtigten vor ihnen das Volk Nuhs und die Leute von Arras und die Thamud und die Ad und Pharaon und die Brüder Luts und die Bewohner des Dickichts und das Volk Tubbas, alle bezichtigten die Gesandten der Lüge. So ist meine Androhung unvermeidlich fällig geworden. Ermüdeten wir denn durch die erste Erschaffung? Nein, vielmehr ist ihnen verdeckt geblieben, was eine neue Erschaffung betrifft. Also sie sind immer noch im Zweifel darüber, obwohl doch sie als erstes Mal erschaffen worden sind, und das zweite Mal sie auferstehen zu lassen, müsste dann noch leichter sein. Wir haben ja den Menschen erschaffen und wissen, was alles ihm seine Seele einflüstert, und wir sind ihm doch näher als seine Halsschlagader. Allah ist dem Menschen näher als seine Halsschlagader. Wir haben ja auch im Koran auch schon gelesen, dass inna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi, gewiss Allah geht einher zwischen dem Menschen und seinem eigenen Herzen. So ungefähr haben wir das schon gelesen. Allah ist uns nah, und wir lernen auch in dieser Aya, dass das Nafs, die Triebe, das Ego des Menschen, ihm auch Schlechtes einflüstert. Wir haben gelernt, dass Shaitan uns Schlechtes einflüstert, und nun merken wir hier also auch, Nafs, dein eigenes Ego, deine eigene Triebhaftigkeiten, was dich zum Schlechten zieht und neigen lässt, auch das flüstert dir Übles ein. Manche fragen ja immer, dass im Ramadan sind doch die Shayatin angekettet, wie kann es sein, dass ich dann trotzdem schlechte Gedanken habe? Dann ist das genau dieses Nafs. Da gibt es verschiedene Meinungen von Ulama, aber eine davon ist, dass das dieses Nafs ist, welches ja im Training vom Shaitan ganzes Jahr gelebt hat und Schlechtes sieht und Schlechtes hört das ganze Jahr über, und das kommt natürlich dann irgendwo, was man reintut, kommt dann auch raus. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir unsere ganzen Zugänge zum Herzen, Ohren, Augen, unseren Verstand auch vor Schlechtem und Üblem bewahren. Denn alles, was in unseren Herzen, in unserem Nafs gespeichert wird, das flüstert dann uns auch ein, das kommt auch wieder raus und sucht uns zu beeinflussen. Allah möge uns davor bewahren.